hat große Töne, doch wer weiß schon, was morgen bringt. Wenn sie dir die Welt versprechen, doch es nur leere Worte sind. Merk dir, dass der heute dein Freund ist, morgen schon dein Feind sein kann. Und wenn's für dich wieder bergab geht, dann stehst du allein, dein Mann. Heute so, morgen so, heute Fan, morgen Hater. Heute hörst du den Peters, morgen störst du den Peters. Digga, meinen größten Respekt. Ich will nicht blasen, doch dein letztes Video ist das böseste Brett, Digga. Ich dank dir, freut mich, besten Gruß. Hey, Digga, Mann, hier mein Zeug ist fresh und new. Das ist der Moment, wo du blocken solltest, weil ehrliche Kritik einfach zu oft den Stolz fickt. Heute so, morgen so, hast du wat, bisse wat. Hast du nix, macht es Klick, dann hauen die Bastarde ab. Die alte Leier, selbst die alte geiert. Klamotten, Schminke, Schuhe, mein Gehalt verfeiert. Mit dem Leben ist es wie mit den Weibern und Fickereien. Du musst ein eiskalter Wichser sein, um es weit zu schaffen. Kannst du dich auf keinen verlassen, nur auf dich selbst. Ich darf nicht zuhören, was sie labern, konzentrier dich, Dicker, mach dein Ding. Gestern schleimen sie dich voll, guck, wie sie auf den nächsten Schwanz draufspringen. Ich hab nur 200 Euro Jeans an, aber kein Essen in meinem Kühlschrank. Gerade war doch alles noch im Lot. Heute so, morgen so. Heute so, morgen so. Heute Freund, morgen Feind. Rap-Scene wie Stefanie, gefickt, verdorbenes Fleisch. Die sorgen sich um ihren Schein, ich sorge mich um meinen Schein. Nimm dein Demo, laber mich nicht voll, mach ein Foto, geh heim. Hey Jones, warum heute singen und morgen wieder Rap? Einfach um dich abzuturnen, ich krieg ein ordentliches Brett. Wie ein Riesenarsch, Mondschein. Oh Josef, das ist echt, nein, leider kein Interview. All the stories sind Dreck. Aber Jones, wir kriechen Rapper in Arsch. Egal, wer grad oben ist, egal wie verlogen oder was ein Vogel es ist. Mach einen Bogen um mich, ich flow für Kies in dich hoch, wenn du willst. Du Vogel, ich bin's, ich find nur ein Idiot, wer du bist. Verhalte lieber die Kohle anstatt morgen im Fame. Jobcenter sagt heute ja und hat morgen Problem. Ich fahr in Club, sing zwei Hits, nimm mein Käse und geh. Heute oder morgen, Frankfurt bleibt der Boden, auf dem ich geh. Yeah. Ich darf nicht zuhören, was sie labern, konzentrier dich, Dicker, mach dein Ding. Gestern schleimen sie dich voll, guck, wie sie auf den nächsten Schwanz raufspringen. Ich hab nur 200 Euro Jeans an, aber kein Essen in meinem Kühlschrank. Gerade war doch alles noch im Lot. Heute so, morgen so. Heute so, morgen so, so. Ich bleib wie ich bin, weil ich weiß, vielleicht läuft's heute so, morgen so. Sag, wo sind sie, wenn nix läuft? Keiner da, wenn es läuft, klingelt jede Minute das Telefon. Ich hab WhatsApp gelöscht für den Mist, keine Zeit. Das Smartphone ist weg und ich fühl mich befreit. Halte Abstand vom Goner. Bin mit Jungs, den ich trauen kann. Weg von Intrigen und Neid, wer von Tag 1 am Start war. Ja, weiß, dass es hart war. Ich wurde beschissen wie ein Arschhaar. Hasseln bis um 3 für ein Appel und ein Ei. War verlassen und allein, wo die Neider waren, rat mal. Zahl mal deine Miete mit Applaus. Ich muss Kohle machen, ich hab ne Familie zu Haus. Und jetzt wundern sich die Vögel, wie abgedroschen ich bin. Leute lassen mich im Stich, wie abgebrochene Klinge. Ich darf nicht zuhören, was sie labern. Konzentrier dich, Dicker, mach dein Ding. Gestern schleimen sie dich voll, guck, wie sie auf den nächsten Schwanz raufspringen. Ich hab nur 200 Euro Jeans an, aber kein Essen in meinem Kühlschrank. Gerade war doch alles noch im Lot. Heute so,